Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich niedergesetzt. Als nun gerade der Löser, von dem Boas geredet hatte, vorbeiging, sprach er, komm hierher und setze dich nieder, du so und so. Als er nun herangekommen war und sich gesetzt hatte, nahm er 10 Männer von den Vornehmsten und sprach, setzt euch hier nieder. Als sie sich gesetzt hatten, redete er den Löser an, Nemi, die aus dem Gebiete Moabs zurückgekommen ist, verkauft das Stück Land, das unserem Verwandten Elimelech gehörte. Nun dachte ich, ich wolle es dir zu Ohren bringen und sagen, kaufe es in Gegenwart der hier Anwesenden und in Gegenwart der Vornehmsten meiner Volksgenossen. Wenn du als Löser auftreten willst, so sei Löser. Willst du aber nicht Löser sein, so tue mir's kund, damit ich Bescheid weiß. Es ist nämlich außer dir niemand da, der Löser sein könnte, und ich nach dir. Er sagte, ich will Löser sein. Da sprach Boas, gleichzeitig damit, dass du Nemi das Feld abkaufst, hast du auch die Moabitin Ruth, des verstorbenen Witwe, erkauft, um des verstorbenen Namen auf seinem Erbbesitz wieder erstehen zu lassen. Da erwiderte der Löser, ich kann es nicht für mich einlösen, ich würde sonst mein Erbland verderben. Löse du dir, was ich zu lösen hätte, denn ich kann es nicht lösen. Nun war vor Zeiten Folgendes in Israel Brauch bei der Lösung und dem Tausch, um irgendetwas festzumachen, einer zog seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen, das diente als Bestätigung in Israel. So sagte denn der Löser zu Boas, kaufe es für dich. Und zog seinen Schuh aus. Boas aber sprach zu den Vornehmen und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich Nemi den ganzen Besitz Elimelechs, sowie den ganzen Besitz Kiljons und Machlons abgekauft habe. Dazu habe ich die Moabiterin Ruth, Machlons Witwe, mir zum Weibe erkauft, um des verstorbenen Namen auf seinem Erbbesitz wieder erstehen zu lassen, damit des verstorbenen Name aus dem Kreise seiner Verwandten und aus dem Tore seines Heimatortes nicht verschwinde, ihr seid heute Zeugen. Da rief alles Volk, das sich im Tore befand, und die Vornehmen, jawohl. Möge Jahwe das Weib, das in dein Haus einziehen soll, machen wie Rahel und Lea, welche beide das Haus Israel erbaut haben. Übe Macht in Ephrata aus und rufe einen gefeierten Namen in Bethlehem. Und durch die Nachkommen, die dir Jahwe von diesem jungen Weibe geben wird, gleiche dein Haus dem Hause des Peres, den Tamar dem Juda gebar. So heiratete Boas die Ruth, und sie ward sein Weib. Und als er zu ihr einging, gewährte ihr Jahwe, dass sie schwanger wurde, und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Nemi, gepriesen sei Jahwe, der dir heute einen Löser nicht versagt hat, so dass sein Name in Israel genannt werden wird. Er wird dir ein Erquicker und ein Versorger deines Alters werden, denn deine Schwiegertochter, die dich lieb hat, hat ihn geboren, sie, die für dich mehr wert ist als 7 Söhne. Da nahm Nemi das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Wärterin. Und die Nachbarinnen benannten es, indem sie sprachen, Nemi ist ein Sohn geboren. Und benannten es Obed, das ist der Vater von Davids Vater Ise. Das ist der Stammbaum des Peres, Peres erzeugte Hezron, Hezron erzeugte Ram, Ram erzeugte Aminadab, Aminadab erzeugte Nachson, Nachson erzeugte Sammon, Sammon erzeugte Boas, Boas erzeugte Obed, Obed erzeugte Ise, Ise erzeugte David.